from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball Podcast, Folge 66 am dritten Tag der Free Agency, wenn ich das richtig sehe. Am Freitag ging es ab. Ihr habt gesehen oder gehört oder gelesen, wie mit Kohle um sich geschmissen worden ist, und das werden wir heute ausführlichst besprechen. Wie immer, die Folge präsentiert von der Basket. Ihr kennt das, guckt auf basket.de oder auf ihrer Facebook-Seite. Yes. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich schwitze mich hier tot im humiden Shanghai und freue mich aber, auf Leitung zu sein. Wir müssen uns noch ein bisschen beruhigen über die ganzen Summen, die rumgeworfen werden. Es geht ja weniger darum, dass wir uns stören über Verträge wie zum Beispiel meinetwegen sogar den Vertrag von DeMar DeRozan, 5 Jahre, 145 Millionen Dollar. Das ist gar nicht mal so schlimm, sondern wie die Mittelklasse vermeintlich überbezahlt wird. Das wird so ein bisschen die Thematik sein, über die wir heute sprechen. Also purer Free Agency, Spending Podcast. Natürlich werden wir ein bisschen über die Teams sprechen, wie die Spieler sportlich da reinpassen, ob das Sinn macht, wo die Teams nächstes Jahr damit stehen werden. Aber vornehmlich wird es, glaube ich, um die Zahlen gehen und um die Summen, die mit denen um sich geworfen worden ist. Und ich glaube, das ist ganz spannend. Fangen wir vielleicht sogar mal mit deinem Team an. Wie viel auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du bislang? Bis gestern war es eine 5 oder eine 6. Jetzt heute ist es eine 7 oder eine 8. Also der Vertrag, Joakim Noah, wurde gesigned für 72 Millionen Dollar für 4 Jahre. Was mich an dem Vertrag stört, ist nicht so sehr im Hinblick auf die Verletzungsgeschichte von Noah und das Alter, nicht so sehr die Kohle. Ich finde 18 Millionen, oder das startet, glaube ich, bei 16 Millionen im Jahr. Jetzt, wenn wir gleich über die anderen Verträge sprechen, dann ist das durchaus im Rahmen. Aber ich finde, dadurch, dass jetzt nicht so viele Teams Schlange gestanden haben bei Noah, hätte man durchaus auch ihn und seinen Berater irgendwie dazu hindrängen können, dass das letzte Jahr nicht voll garantiert ist oder eine Teamoption hat oder irgendwie, damit man sich selber noch ein bisschen absichert. Also diese 4 Jahre fully guaranteed finde ich ein bisschen viel, aber ich freue mich natürlich auf den Spieler, auf die Defense Intensity und hoffe, dass die medizinische Abteilung der Knicks, die ja eh viel zu tun haben wird nächstes Jahr, dass die ihn auf der Platte halten werden. Und das zweite Signing, Courtney Lee, darüber war ich sehr glücklich, weil im Raum stand, dass Eric Gordon vielleicht zu den Knicks gehen würde, und dann hätten wir einen weiteren Spieler gehabt, der sowohl verletzungsanfällig ist, als auch keine Defense spielt, zwar gute Dreier trifft, wenn er mal auf der Platte steht, aber das passiert nur leider recht selten. Und deswegen ist Courtney Lee so als 3-and-D-Spieler, der auch so, wie man sagt, eine ganz gute Locker-Room-Persönlichkeit ist, und so bin ich damit hoch zufrieden, und mit 10 Millionen im Jahr ist es auch durchaus anständig, denke ich. Hervorragend. Ich glaube, es ist 4 Jahre 50 Millionen, wie ich jetzt hier gerade bei Reddit sehe. Also ein bisschen drüber, so was ist das dann? 11? Ja. 12,5. Und ich glaube, das kann man schon machen. Interessant ist, ich sehe gerade, Courtney Lee ist tatsächlich ein bisschen älter sogar als Aaron Aflalo. Hätte ich jetzt auf Anhieb nicht gedacht. Weil Aaron Aflalos Game wesentlich älter ist, um es mal so plump auszudrücken. Insofern bin ich ein sehr großer Freund von dem Signing. Courtney Lee kann ein bisschen variabler noch spielen. Klar, Aaron Aflalo hatte ein bisschen mehr die Möglichkeit, euch ein bisschen One-on-One-Scoring zu geben. Das war jetzt dieses Jahr nicht unbedingt mehr notwendig, dadurch, dass Derrick Rose zu euch gestoßen ist oder zum Team gestoßen ist. Und da ist wichtiger, dass Courtney Lee die Defense bringt und das Spot-Up-Shooting, das Stretching. Und das war ein super Signing, muss ich sagen. Im Gegensatz zu vielen, vielen anderen, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich noch sehr, sehr skeptisch bin. Ja. Vielleicht zum Hintergrund, ihr wisst, die Cap ist 35% gestiegen, bei um die 96 Millionen jetzt, wird nächstes Jahr auch nochmal steigen. Das heißt also, die 15 Spieler, die im Team sind, kriegen prozentual wesentlich mehr Geld. Und natürlich müssen wir immer im Hinterkopf behalten, dass die Verträge, die jetzt unterschrieben sind, auch schon so ein bisschen vorweggenommen worden sind für das Cap ab nächstem Jahr, dass dann nochmal um, weiß ich nicht, ich glaube 10 oder 15 Millionen wahrscheinlich höher liegen wird. Mhm. Trotzdem einige Headscratcher dabei. Einer der ersten Deals, um jetzt so ein bisschen chronologisch vorzugehen, die auf Joakim Noah folgten, war dann eben ein weiterer Center aus Russland, der zu den Lakers gestoßen ist. Nämlich Timofey Moskov, 4 Jahre, 64 Millionen, letztes Jahr in der Versenkung verschwunden, jetzt auf einmal schön 15 Millionen im Jahr. Aus mehreren Gründen fand ich das Signing total unverständlich. Einmal der Zeitpunkt, warum man sich unter allen Free Agents, die es so gibt, warum man sich Timofey Moskow direkt am ersten Tag, so kurz nach 12 Uhr, das ist ja immer auf die amerikanische Zeit gerechnet, dann kurz nach 12 Uhr dürfen die Teams offiziell miteinander sprechen. Ist natürlich Quatsch, das machen sie alle schon Wochen vorher. Aber dass dann direkt Moskow über den Ladentisch geht und dann noch für diese Summe, habe ich überhaupt nicht verstanden. Das zeugt für so ein bisschen davon für mich, dass die Lakers, dass dieses Selbstverständnis und das Selbstbewusstsein der Lakers aus den letzten Jahrzehnten, kann man ja schon fast sagen, dass das arg gelitten hat, wenn sie wirklich meinen, sie müssten so schnell bei Timofey Moskow zu diesem Preis zugreifen, weil sie sonst überhaupt gar nichts anderes mehr kriegen. Total. Ich bin recht überrascht, dass man zum Beispiel Festus Ezeli noch nicht so einen Vertrag unter die Nase gehalten hat oder ihn noch ein bisschen besser dotierten Vertrag unterbreitet. Er ist Restricted Free Agent und sowohl Barnes als auch Ezeli haben noch nicht wirklich so viel Buzz bekommen. Das heißt, die Warriors waren in einer sehr komfortablen Situation, sich noch nicht entscheiden zu müssen zwischen einem der beiden. Weshalb ich das erwähne, ich glaube, dass wenn man jetzt nach Alternativen zu Moskow gesucht hätte, verständlicherweise wollten sie Dwight Howard nicht zurückhaben und Hassan Whiteside war wahrscheinlich out of reach für sie, hätte man vielleicht Richtung Ezeli schauen können, wenn man denn unbedingt einen hüftsteifen Center direkt um eine Minute nach Mitternacht unbedingt unter Vertrag. Oder Biombo zum Beispiel. Warum sind sie, also der wäre noch wenigstens jünger gewesen und wenn es jetzt nur um die Defense geht, mit Sicherheit auch noch mit ein bisschen Upside am Ende des Tages wäre er dann ein bisschen teurer gewesen, aber Moskow habe ich überhaupt nicht verstanden. Und dann, vielleicht bleiben wir dann mal kurz bei den Lakers, auch das zweite Signing. Gestern wurde dann gesagt, dass sie Lual Deng für 72 Millionen 4 Jahre, also genau der gleiche Vertrag wie Joakim Noah quasi, in einem ähnlichen Alter gesigned haben. Auch da, ja, du brauchst natürlich auch so ein paar Veteranen, sonst um so junge Spieler wie Clarkson, wie D'Angelo Russell und, Ingram, den sie jetzt haben, gedraftet haben, um die so ein bisschen nach vorne zu bringen, aber für den Preis, für die Laufzeit, jedes Jahr davon garantiert, dass man sich dann für den nächsten Sommer schon den Capspace weitestgehend zumacht, durch Moskow und durch Lualdeng, habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Das ist so ein richtiger Panik-Move, der nicht unbedingt davon zeugt, dass da eine große Strategie hinter ist, finde ich. Ja, und ich meine, bei den Lakers muss man natürlich auch immer sagen, dass das Front Office unter besonderem Druck steht. Die ganzen Celebrities und das Umfeld in New York, das Medienumfeld ist natürlich recht unruhig. Da sind dann natürlich auch so ehemalige Grandeurs wie dann Magic Johnson, die immer sofort die Twitter-Nachrichten losfeuern und sehr kritisch sind. Und ich glaube, das ist dann nicht unbedingt hilfreich, wenn man dann keinen großen Fisch an Land ziehen kann. Das ist so ein bisschen das Dallas'sche Stigma, um jetzt weiterhin Fremdwörtern irgendwie umwerfen zu wollen. Insofern, ja, weiß ich nicht. Jordan Clarkson, eher noch der einzige Move, den man verstehen kann. Natürlich will man den halbwegs jungen, 24 Jahre alt, 4 Jahre, 50 Millionen, ja. Sieht tatsächlich jetzt als der vielversprechendste. Vielleicht nicht der beste, weil wir noch nicht wissen, wie sich Clarkson entwickelt, aber der sicherlich einer der besseren Verträge, die bisher unterzeichnet. Ja, ich gebe dir natürlich recht, was die Lakers angeht, dass sie auch große Namen präsentieren müssen, aber meinst du wirklich, die Celebrity-Fanbase wird sich mit Moskow und Lualdengs... Nein, eben nicht. Lualdengs Hülle zufrieden geben? Weiß ich nicht. Also ich finde das schwierig, vor allem, weil mir da die Weitsicht total fehlt. Und da können wir vielleicht auch den Bogen schlagen zu vielen anderen Signings, die ja doch dann... also diese Prophezeiung oder der Buzz, den es vorher gab, dass viele Spieler kurze Verträge unterschreiben werden, weil der Cap eben im nächsten Jahr nochmal höher geht und dann so ein bisschen auf sich selber wetten. Das ist fast gar nicht eingetreten, bis auf wenige Ausnahmen. Also die meisten Verträge sind wirklich über 3, 4, teilweise sogar 5 Jahre abgeschlossen worden, wo dann wahrscheinlich auch die Sicherheit gegenüber dem Gamble, nächstes Jahr nochmal mehr verdienen zu können, dann irgendwie überwogen hat. Andersrum heißt das aber natürlich dann für diese Teams, wie jetzt am Beispiel der Lakers, dass die sich für nächstes Jahr den Platz schon ein bisschen zugemauert haben. Ja, definitiv. Nächstes Jahr, ich bin ehrlich gesagt von vornherein so reingegangen, wenn du jetzt keine Chance hast auf die besten 3 Free Agents, dann geh ruhig ein bisschen konservativer ran und verbrate nicht deinen ganzen Cap-Raum. Mhm. Mir scheint es bei einigen Teams so, oder als müssten sie unbedingt auf Teufel komm raus, alles Geld, was sie zur Verfügung haben, ausgeben. Ja. Um nächstes Jahr dann dazustehen und irgendwie in die Röhre zu schauen, weil nächstes Jahr die Free Agency Class wird gerade, was so die Breite im was die Top-Spieler betrifft, ist wesentlich vielversprechender. Eigentlich gibt's ja jetzt dieses Jahr nur 2 bis 3 wirklich große Namen, vielleicht dann in Whiteside und weiß ich nicht, Howard nach Durant oder meinetwegen Horford dann dazu, aber das sind jetzt nicht wirklich First Bananas. Sowohl Nicolas Batum als auch Mike Conley als auch Horford sind jetzt nicht unbedingt Spieler, die deine Franchise von heute auf morgen grundlegend verändern. Insofern bin ich da gar nicht mal so unzufrieden, dass dann Dallas, der zweite Teaser, tatsächlich niemand bekommen hat. Solange du dann einen ruhigen Finger behältst und nicht irgendwelchen mittelklassigen Spielern viel zu viel Geld überweist. Mhm. Nee, das ist natürlich richtig. Also nächstes Jahr, ich habe da gestern nochmal nachgeguckt, unter anderem solche Namen wie Chris Paul, Blake Griffin, vielleicht Kevin Durant nochmal, LeBron James, das sind natürlich alles Spieler, die deine Franchise von heute auf morgen verändern können. Aber ja, wollen wir nochmal so durch einige andere Signings gehen? Ich würde gerne mit dir, vielleicht bleiben wir mal in Texas oder fangen mit dem einen texanischen Team an, um dann gleich über Dallas, das zweite texanische Team, zu sprechen, über Houston mal kurz quatschen. Eric Gordon und Ryan Anderson gepaart mit James Harden. James Harden, dann gehört schon auf. Das wird wohl einen Punktedurchschnitt der Gegner von ungefähr 128 oder so im Schnitt geben. Ja. Wie viele Punkte könnte der Gegner erzielen, wenn du daneben die 2 besten Verteidiger der ganzen Liga hinstellen würdest? Trotzdem 100. Ja, ich meine, du hast ja gesehen in den Finals, wie schwierig es ist für ein Team wie zum Beispiel die Cleveland Cavaliers, schon einen einzigen Spieler wie Kevin Love gegen ein anderes gutes Team verstecken zu müssen. Wie sieht das dann aus, wenn du James Harden, Eric Gordon und Ryan Anderson auf der Platte hast? Ryan Anderson ist der schlechteste Defensivspieler, der über 25 Minuten spielt in der gesamten Liga. Es gibt keinen, der schlechter ist. Und Eric Gordon hat seit 2008 nie mehr als 60 Spiele gemacht. Ja, du bist vor allem sehr schadenfroh, weil die Knicks mit ihm verbunden worden sind. Ja. Insofern habt ihr da jetzt 3 Kreuze machen können mit Courtney Lee. Ja, ich muss sagen, klar, bisschen zu teuer. Ich hab weniger Probleme, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt einen picken würde mit dem Vertrag von Eric Gordon. Da ist es eher so die Verletzungsanfälligkeit, aber ich glaube, dass er mit Catch and Shoot und auch als sechster Mann von der Bank kommt. Oder eben in der Crunch-Time, wenn Harden den Ball trägt oder den Ball hat, glaube ich, ganz gut sich ergänzt mit dem Spielermaterial, was vorhanden ist. Ryan Anderson, 20 Millionen pro Jahr, ist schon sehr, sehr happig. Hatte selber Rückenprobleme, was eigentlich mit Knie so das Schlimmste ist für Basketballer, gerade jetzt älterer Basketballer mit schwindender Athletik, die Ryan Anderson nie besessen hat. Insofern könnte das schon so früh wie nächstes Jahr einer der Albatros-Verträge sein, die man unbedingt loswerden möchte. Ja, ich verstehe nicht, wie du ein Viertel deines Cap-Rooms einem Spieler geben kannst, der nur eine Sache, also nur Offense kann. Wenn du das machst, finde ich, dann muss er die Offense so überragen können wie ein Durant oder ein Curry oder ein Melo oder wie auch immer. Aber Ryan Anderson ist halt ein guter Stretch-Vierer. Aber das alleine reicht doch noch nicht aus, um ein Viertel deines ganzen Cap-Rooms für den zu opfern. Böse Frage, ist Ryan Anderson tatsächlich besser als Marvin Williams? Ja, ich glaube, je nachdem macht er das Spiel ein bisschen variabler, ne? Dadurch, okay, dass, ist der 30 Millionen besser als Ryan Anderson? Nein, das als nicht. Marvin Williams. Das nicht, das glaube ich nicht. Wenn man sich die beiden Verträge anschaut, Marvin Williams war defensiv wesentlich besser, hat über einen Block pro Spiel geaveraged, kann tatsächlich sehr gut den neuen modernen Stretch-Vierer spielen, wo du beim Pick and Roll auch switchen kannst. Das werden wir viel mehr sehen bei den Teams, dass man switch-heavy ist, also in der Verteidigung wesentlich mehr wechselt und fluider verteidigt. Das ist Ryan Anderson absolut nicht. Das wird er nie sein. Und das ist eine der größten Schwachstellen für jedes Team, wo Ryan Anderson unter Vertrag eben vorne offensiv den Dreier trifft und halt, recht variabel ist. Ehrlich gesagt muss ich sagen, bringt mir Marvin Williams, auch wenn er 2 Jahre älter ist, zumindest auf die ersten 2 Jahre der Vertragslaufzeit gesehen, wesentlich mehr als Ryan Anderson. Phil, apropos Vertragslaufzeit, ich sage dir jetzt, in 3 Jahren, na, sagen wir vielleicht sogar in 2 Jahren, spätestens in 3 Jahren, werden die 3 Verträge der Memphis, der Stars der Memphis Grizzlies die schlechtesten Verträge in der ganzen Liga sein. Der Maximalvertrag für Marc Gasol, der ist vielleicht nächstes Jahr schon ein schlechter. Vielleicht Vertrag. Nächstes Jahr schon in 2 Jahren auf jeden Fall ein schlechter Vertrag. Der Maximalvertrag in 2 Jahren für Mike Conley wird von Jahr zu Jahr katastrophaler. Und die 96 Millionen für Chandler Parsons ebenso. Ich weiß nicht, was in eigentlich einer immer sehr unaufgeregt, seriösen, bisschen konservativeren Franchise wie Memphis, was da in den letzten 48 Stunden durch die Köpfe gegangen ist. Interessant übrigens auch, dass Portland Chandler Parsons einen Maximalvertrag unterbreitet hat, währenddessen sie aber auch gesagt haben, dass sie jedes Angebot für Allen Crabbe matchen würden. Komisch. Jetzt stell dir mal, wir sprachen gerade über die Defensive von Houston, jetzt stell dir mal eine Defensive von Damian Lillard, CJ McCollum und Chandler Parsons vor. Die können nichts verteidigen, aber ballern vorne die Bude komplett zu. Ja, Chandler Parsons, 96 Millionen. Ich meine, du hast mehr Spiele von ihm gesehen als ich, aber finde ich viel zu hoch. Und 153, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mike Conley ist von einem underrateden Point Guard in der NBA zum teuersten Spieler der Sportgeschichte geworden. Und dieser Vertrag, der wird den Grizzlies so wehtun. Der wird den so wehtun. Darf ich eine Plattitüde raushauen kurz? Wir müssen ja unsere Hörer auch ein bisschen mal einweihen, worüber wir sonst nochmal so reden, wenn wir nicht auf den roten Knopf gedrückt haben. Falls ihr irgendwann mal durch Memphis lauft, Sommerurlaub, ihr seid mit eurer Freundin, Frau da und Chandler Parsons läuft euch über den Weg, bitte, ich flehe euch an, geht nicht zu ihm und fragt ihm nach einem Autogramm, seht zu, dass ihr eure Freundin wegbekommt. Auf den Baum, ins Auto, irgendwas, weil Chandler Parsons ist definitiv der Mann in der gesamten NBA, der, wie soll ich das jetzt nett sagen, am meisten abendliche Gesellschaft hat. Ja, das glaube ich auch. Und ab jetzt einen anderen. Ja, ab jetzt Mike Conley. Der stellt sich halt überall als der teuerste Spieler der Welt vor. Ja. Höchst dotierter Vertrag der gesamten NBA-Geschichte. Absolut. Ist natürlich logisch, weil es auch gleichzeitig noch nie so einen hohen Cap gab und noch nie so hohe Gehälter. Insofern finde ich das ein bisschen übertrieben, wenn man das unbedingt immer hervorhebt. Aber es ist schon interessant, dass wir der was 8-beste Point Guard der Liga bestenfalls wesentlich mehr Geld bekommt als der mit Abstand beste Quarterback der NFL. Jetzt zumindest, was so die Perspektive betrifft in nächster Zeit, Andrew Luck, der gerade seinen Vertrag bei den Colts unterschrieben hat. Das ist schon interessant, aber das hat natürlich auch damit zu tun, wenn man jetzt Spielergehälter vergleicht, sportübergreifend, das ist immer ein bisschen schwierig. Wie ihr vielleicht wisst, wird der Umsatz der NBA, der basketballrelevante Umsatz, genau fast 50-50 gesplittet. Das heißt, die Spieler der NBA müssen 3 Milliarden Dollar bekommen insgesamt. Das ist der Topf, aus dem ausgeschüttet wird und dadurch werden die Verträge natürlich so ein bisschen inflated. Lass uns noch über ein anderes Team reden, über die, was ich sehr interessant finde, weil da auch ein paar Signings dabei waren, die ich mir nicht so richtig auf den ersten Blick jedenfalls erklären konnte, die Orlando Magic. Ja, sehr gut. War das erste Team, was mir eingefallen ist, als du es gesagt hast. Ja, was ist da passiert? Also gekommen sind Jeff Green für 18 Millionen, Bismack Biyombo, also aber nur ein Jahr, Bismack Biyombo für 72 Millionen für 4 Jahre. Schnapper. Schnapper. Und habe ich jetzt noch irgendwen vergessen? DJ Augustine, 4 Jahre, 29. DJ Augustine, okay. Und vorher gab es eben den Trade mit den Oklahoma City Thunder für Serge Ibaka. Also im Grunde hat sich alles verändert. Kannst du mir jetzt die Frontcourt-Rotation nennen? Ich habe sogar beim Ibaka-Trade schon gesagt, es macht keinen Sinn, dass du Vucevic Ibaka spielen lassen musst, wenn du in Aaron Gordon einen Spieler hast, der auf der Platte stehen muss und nicht auf der 3 spielen kann. Das heißt, du musst ihn auf der 4 spielen lassen und jetzt signst du Bismack Biyombo? Ja, das verstehe ich überhaupt nicht. Und ehrlich gesagt mit Jeff Green auch jemanden, der in einer Smallball-Lineup die 4 spielt. Ja. Dem gibt's auch nochmal 18 Millionen obendrauf. Sieht sehr sonderbar aus. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sie jetzt unbedingt Notwendigkeit haben für einen Ringbeschützer, der offensiv absolut nichts aufs Parkett bringt. Und das ist eigentlich zu viel Geld, um ihn von der Bank zu bringen. Insofern, das sind fast 20 Millionen pro Jahr. Ich hätte jetzt ursprünglich gesagt, optimal wäre gewesen, wenn sie Ibaka und Gordon zusammenspielen lassen und Vucevic von der Bank kommt und alles zerstört, dann seine Post-ups machen kann und die zweite Garde des Gegenspielers dominiert. Jetzt aber mit Biyombo, ich frag mich wirklich, wie die Rotation da aussehen soll. Ja, verstehe ich auch nicht, weil zumal Biyombo einfach so arg limitiert ist, gerade in der Offensive. Also Rebounding hast du eigentlich durch Vucevic, der ohnehin schon eine Double-Double-Maschine gewesen ist, und Ibaka vermeintlich schon genug. Wie du sagst, das hieße dann aber, dass Aaron Gordon auf die 3 muss. Wenn du Biyombo bringst, fehlt dir so ein bisschen das Scoring, weil Ibaka kannst du zwar stretchen, aber eigentlich soll der ja Gordon stehen und der ist wiederum keiner, der von draußen schießt, sondern unter den Korb muss. Da stehen dann aber schon Vucevic und Biyombo rum. Irgendwie kann ich mir da nicht so einen richtigen Reim drauf machen, was Vogel sich dabei gedacht hat. Klar, wir wissen, er liebt Defensivspieler. Vielleicht macht deswegen das Signing von Biyombo Sinn, dass er da irgendwas noch in dem Jungen sieht, was er weiterentwickeln will. Aber dann auch Jeff Green für 18 Millionen. Warum denn? Also. Wer signed denn bitte Jeff Green? Warte doch einfach eine Woche und guck, ob er noch da ist. Ansonsten gibst du halt irgendeinem 22-Jährigen halt 5. Ja. Oder dann hol hier, Jared Dudley. Macht für dich wahrscheinlich fast das gleiche wie Jeff Green, bisschen schlechter, verdient aber auch nur 10 Millionen im Jahr. Verstehe ich nicht. Eine Sache oder ein paar Sachen, ich meine, wir springen natürlich ein bisschen, aber ja, ja. Interessant ist trotzdem. Wir werden gleich über Al Horford sprechen und den Boston Fit. Nachdem aber Al Horford sowie dann natürlich Jeff Teague per Trade die Atlanta Hawks verlassen haben, sah alles nach Rebuild aus. Kannst du denn dir bitte einen Reim daraus machen und mir dann gleich dazu, wieso Dwight Howard jetzt auf einmal von Atlanta unter Vertrag genommen worden ist? Ja, Hometown Boy halt, ne? Ich find's komisch, weil ich von Anfang an gedacht hatte, als ich so auch so überlegt habe, was wäre denn eine Destination für Dwight Howard? Klar, Atlanta, weil er daherkommt, war ja auch schon immer mal im Gespräch, auch schon zu der Zeit, wo er Free Agent war und dann nach Houston gegangen ist. Aber der passt halt so gar nicht ins System von Budenholzer, finde ich. Also er ist kein Systemspieler und es gab in der letzten Woche einen schönen Artikel von Howard Beck, der über Dwight Howard in der aktuellen Liga gesprochen hat und hat da so ein bisschen Bezug genommen auf das Interview, was er gegeben hat bei Barclay und Kenny Smith und so bei Inside the NBA, wo sie ihn ziemlich auseinandergenommen haben. Ja. Und Dwight Howard immer wieder. Ja, und Dwight Howard immer wieder gesagt hat, dass er sieht das ja alles gar nicht so locker und er möchte ja gewinnen und er möchte dominieren, er möchte endlich wieder dominieren. Und Howard Beck schreibt halt die ganze Zeit, das ist mit einem Spielstil von Dwight Howard überhaupt nicht möglich, ganz im Gegenteil. Das, was vermeintlich gut ist, dass er sagt, er nimmt das jetzt alles viel ernster und er möchte gewinnen und möchte wieder eine größere Rolle spielen, das ist eigentlich total übel, weil normalerweise müsste so ein Spieler eher eine Rolle wie DeAndre Jordan einnehmen, als von sich zu denken, er wäre der Focal Punkt in irgendeiner Offense. Lange Rede, kurzer Sinn, aus diesen Gründen weil er eben kein Systemspieler ist und sich unterordnen kann, sondern denkt, er wäre irgendwie der Chef im Ring, verstehe ich das nicht, was Budenholzer in ihm sieht. Ja, ich glaube schon, dass es sportlich halbwegs gut passt. Ich glaube schon, dass Dennis Schröder jetzt vor allem als Starting Point Guard einen sehr guten Pick-and-Roll-Partner bekommt. Das war sehr wichtig, dass er nach dem Abgang von Al Horford jemand hat, mit dem er harmonieren kann. Ich glaube, da fliegen schon einige Alley-Oops dann in die Luft. Zugleich fehlt natürlich jetzt mit Jeff Teague und Al Horford jemand, der ein bisschen mehr Schüsse nehmen kann. Millsap wird schon die erste Option sein mit Abstand, aber Korver und Basemore nehmen jetzt vielleicht 10 Schüsse jeweils oder lass es 16 zusammen sein pro Spiel. Das heißt, da besteht schon sportlich die Option, dass er doch ein bisschen mehr involviert werden wird ins Offensivspiel, als es in Houston der Fall war, wo er tatsächlich jetzt sogar für Kritiker eklatant ignoriert worden ist. Also es gab ja wirklich Spiele, wo er 3 oder 5 Field Goal Attempts hatte in 20 Minuten oder 25 Minuten. Mhm. Ich meine, das wird ihm dann doch nicht gerecht, was seine sportlichen Fähigkeiten betrifft. Ich finde immer, du weißt, ich bin da ein bisschen Verteidiger, aber Dwight Howard ist einer der wenigen Center in der Liga, die einen Move und noch einen Counter-Move haben. Das hat er sich zwar auch erst sehr spät angeeignet, aber sein Hookshot und sein Turnaround-Hook sind eigentlich sehr sicher. Insofern, oder sein Dropstep dann. Insofern finde ich es eigentlich ganz schön, sportlich gesehen, jetzt mal dabei zu sein, wenn er ein bisschen größere Rolle einnimmt. Ob das dann erfolgreich ist, ist natürlich eine andere Frage. Zugleich, wenn du wirklich ein Rebuild machen möchtest, ist es natürlich fraglich, wenn du einen fast 31-Jährigen für 3 Jahre unter Vertrag hast. Ich glaube, Atlanta möchte überhaupt gar kein Rebuild machen. Also wenn sie ein Rebuild machen wollen würden, dann hätten sie jetzt nicht fast 20 Millionen für Basemore gezahlt, letztes Jahr so viel Geld für Millsap. Also ich glaube einfach nur, dass sie in Dennis Schröder... Ja, ein Soft-Rebuild. Ja, ich glaube einfach nur, dass der Rebuild nur auf der Point-Guard-Position stattgefunden hat, und zwar nur, weil sie in Dennis Schröder jemanden sehen, der in 2 Jahren besser sein wird als Jeff Teague. Nur in 2 Jahren ist Jeff Teague nichts mehr wert. Deswegen haben sie ihn jetzt versucht abzugeben. Aber mit Millsap und Basemore und Korver und so weiter und so fort und jetzt Dwight Howard hat man ja schon so einen Kern des Teams, die durchaus für die nächsten 2-3 Jahre ausgelegt sind eigentlich, ne? Ja, das stimmt. Was mich halt bei den anderen Verträgen sehr überrascht, ist nicht die totale Summe. Da muss man sich tatsächlich jetzt ein bisschen von lösen. Das sind natürlich irrsinnige Summen. Aber woran man sich vorher orientieren musste und jetzt auch weiterhin sollte, ist eben der Prozentsatz des jeweiligen Gehalts verglichen mit dem Cap. Und da ist es so, dass meist 2 Topspieler, wir sind ja jetzt in einer Liga, wo du eigentlich, um Contender zu sein oder Contender sein möchtest, mindestens 2 bis 3 Max-Spieler brauchst, also 2 bis 3 Superstars, und den Kader dann um sie herum füllst, vielleicht noch 1 oder 2 sehr gute Rollenspieler und dann eben, weiß ich nicht, geringere Verträge. Das heißt, dass deine Rollenspieler meist um die 5% des Caps einnehmen. 5, sage ich mal, so 3 bis 8% des Caps sind okay für einen guten Rollenspieler. Das ist jetzt tatsächlich ganz anders geworden. Es gibt kaum einen Vertrag, der bislang unterschrieben worden ist, für weniger als 10 Millionen pro annum. Und das sind tatsächlich auch nach Adam Riese 10% des Caps. Und das wird sich auch nicht so groß ändern, wenn nächstes Jahr die Cap nochmal steigt. Und ich glaube schon, dass das ein bisschen kurzsichtig ist von einigen Teams. Hm. Ja, ich glaube auch. Also einige Teams haben viel zu viel in Rollenspieler investiert, denn ich hatte dir das, glaube ich, sogar als WhatsApp-Nachricht diese Woche direkt am Freitag mal geschickt. Ich hatte so einen anderen Podcast gehört, wo der jeweilige Moderator sagte, eigentlich auch mit dem höheren Cap funktioniert die Einkaufspolitik aller Teams immer recht ähnlich. Also das hat jetzt nicht unbedingt was mit der Höhe des Caps zu tun. Du guckst, dass du, wie du gerade gesagt hast, 2-3 Spieler im Team ausmaxst oder die über 20 Millionen Dollar verdienen oder jetzt sogar 30 bald, und die anderen 20% des offenen Salary Caps verteilst du auf deine Rollen und auf deine Bankspieler. Das beste Beispiel dafür sind ja die Miami Heat, die das mit die 3 Spieler mussten dann alle ein bisschen weniger nehmen, aber so kriegst du die dann alle unter ein Dach. Das Problem jetzt ist, dass wenn die Gehälter so exorbitant steigen und du dann auch noch so viel Geld in Rollenspieler investierst quasi oder dich dazu hinreißen lässt, diese zu overpayen, dann ist dein drittbester Spieler im Team nicht auf einmal mehr Chris Bosh, wie es bei den Miami Heat war, sondern jetzt wie bei den Memphis Grizzlies Chandler Parsons. Und das macht dich, obwohl du die gleiche Einkaufspolitik gefahren bist, bis auf eben diesen Fehler begangen hast, dass du zu viel Geld für Spieler investiert hast, die dich nicht weiterbringen im Grunde, macht dich das automatisch zu einem schlechteren Team, wo du vorher mit dieser Einkaufspolitik eben wirklich drei große Namen sein konntest und jetzt sagen wir mal zweieinhalb. Oder vielleicht nur um den Bogen zu Dallas zu schlagen, die ja Harrison Barnes ein Maximalangebot gemacht haben. Das sind dann maximal zwei Spieler im Team, die dich wirklich weiterbringen. Den dritten zahlst du aber trotzdem, als wäre er schon ein ganz großer. Ja, absolut. Das heißt, die Mittelklasse oder die untere Mittelklasse der NBA-Spieler sind im Prinzip die großen Nutznießer dieses Salary Cap Spikes. Stimmt, hätte man auch einfacher ausdrücken können. Nein, aber es war sehr, sehr vernünftig, was du gesagt hast. Wenn du jetzt zum Beispiel Evan Turner nimmst, der was 18 Millionen oder 17 Millionen pro Jahr verdient, wenn du Solomon Hill nimmst, der 12 Millionen pro Jahr verdient, oder Etwan Moore als Backup Guard kaum eingesetzt bei Chicago, der jetzt auch fast 10 Millionen pro Jahr verdient, beziehungsweise lass uns bei dem Prozent bleiben, jeweils 10% bis 15% eines Caps bei Evan Turner. Wie viel beste Spieler ist denn Evan Turner in deinem Team, wenn du ein Contender oder ein gutes Team sein möchtest? Wird er nicht besser sein als der fünftbeste Spieler oder viertbeste Spieler bestenfalls? Ja, also. Das heißt, die anderen Spieler musst du mehr bezahlen oder du hast halt Glück und sie sind auch in den Rookie-Verträgen. Aber das ist häufig nicht der Fall, dass sie dann schon so gut sind. Und dann bleibt nicht mehr so viel Geld übrig. Also ich glaube, du bist gar kein ernstzunehmender Contender, wenn Evan Turner dein drittbester Spieler ist. Ja. Ja, vor allem, ich meine, vor allem, wenn Evan Turner jetzt 27 ist und diesen Vertrag unterschreibt. Es ist was anderes, wenn du Bradley Beal bist, der 23 bist, wenn du Evan Fournier bist, der 23 ist und 5 Jahre Vertrag hast. Die sind dann vielleicht in 2-3 Jahren dein drittbester Spieler. Absolut. Das kann der Fall sein. Aber wenn du einen mittelalten Spieler, und das war nun mal bislang der Fall, dass Altersgruppe von 28 bis 32 unter Vertrag nimmst, dann ist die Ceiling erreicht. Dann wirst du nicht mehr bekommen, als du letzte Saison gesehen hast. Mhm. Ja, also bei Evan Turner waren die Knicks ja auch dann, da war ich auch sehr froh, dass sie nicht, vor allem nicht zu diesem Preis genommen haben. Klar, wir springen die ganze Zeit hin und her, aber ich glaube, das müssen wir auch, weil so viel passiert ist einfach. Du hast es gerade schon angesprochen, Al Horford. Ist das jetzt das große Signing, was sich die Boston Celtics seit 3 Jahren erträumen? Ist das jetzt der große Name, der ihnen gefehlt hat, um den letzten Schritt zu machen zu den Conference Finals? Oder haben wir da, oder hast du da so ein bisschen Zweifel dran, ob es tatsächlich die Person Al Horford ist? Also wenn man sich jetzt Kevin Durant, Free Agency oder die großen Namen als Pokertisch vorstellen möchte, dann müsst ihr euch vorstellen, dass alle Interessierten drumherum stehen, aber nicht wirklich das Geld oder die goldene Einladung besitzen, um sich an den Tisch zu setzen. Al Horford ist der Buy-in, ist das Einladungsticket, das sich die Boston Celtics für die nächsten großen Free Agent an den Tisch setzen dürfen. So sehe ich das Sie bekommen also jetzt ein paar Chips, sie haben den Buy-in gesetzt und jetzt dürfen sie mitspielen. Vorher haben sie nur zugeschaut. Ich glaube, in einem Team, was sie vorher hatten, wo sie den drittbesten Spieler schon hatten, den du brauchst, in Isaiah Thomas vielleicht oder in Jay Crowder oder Avery Bradley, haben sie sich jetzt den zweitbesten Spieler gekauft, den sie brauchen, um wirklich ernstzunehmender Contender zu sein. Genau wie du sagst, im nächsten Jahr geht die Schatulle an Superstars nochmal auf und viele sind zu haben. Und wenn du dann eben nicht mehr nur mit den Brooklyn Picks und diesen jungen Füchsen da an den Pokertisch gehst, wenn wir mal bei dem Bild bleiben, sondern dann eben auch noch mit Al Horford, dann hast du eine bessere Chance, dass einer dieser Superstars auch noch kommt. Ich glaube, Al Horford, und da sind sich, glaube ich, die Boston Celtics drüber bewusst, der soll nicht der beste Spieler ihres Teams werden. Sie haben jetzt den zweitbesten Spieler gesigned und warten warten auf den erstbesten Spieler. Also ich gehe nach wie vor davon aus, dass die Boston Celtics das aggressivste Team sein wird durch die gesamte Saison 2016-17 über, was nach dem großen Trade sucht um einige der First-Rounder, die sie momentan gar nicht spielen lassen können, mhm. die James White, Terry Rozier dieser Welt, loszuwerden, im Paket zu schnüren für den vermeintlich zweit- oder drittbesten Spieler, den man dann jetzt schon während der Saison unter Vertrag nimmt, um dann eben den großen Fisch nächstes Jahr zu landen und sofort zum Contender zu werden. Ja, also Boston ist natürlich auch allgemein total, also jetzt noch mit Al Horford dann umso attraktiver geworden, weil sie eben im Osten sind. Die Competition zwischen OKC, Golden State, San Antonio und den Clippers, da haben wir schon oft drüber geredet, die wird nicht kleiner werden und Boston ist vermeintlich dann mit Toronto und Cleveland, bilden die schon die Top 3 und das auf einem Niveau, was lange nicht das hat, was im, oder was heißt Niveau, aber wo es doch einfacher ist, in die Conference Finals erstmal vorzurücken oder Semifinals, als es das im Westen ist. Wo siehst du denn eigentlich die Ceiling für die Knicks nächstes Jahr? Also es ist ja in erster Linie eine Frage von der Gesundheit. Ja. Nehmen wir mal an, wenn die ganze Starting Five der Knicks, so wie sie jetzt für nächste Saison auf dem Papier steht, zu 80% der Saison 70 Spiele machen, alle 70 Spiele machen, dann würde ich doch hoffen, dass irgendwas zwischen Platz 5 und 8 drin ist. Mhm. Also so in Richtung 46, 48 Spiele oder so. Mhm. Ja, die Starting Five lässt sich auf jeden Fall sehen. Und übrigens, umso wertvoller ist der Vertrag für Kylo Quinn, den man letztes Jahr unterschrieben hat. Das ist krass, ne? 4 Millionen. Das sieht jetzt aus wie das größte Schnäppchen. Wir haben ja beide darüber gesprochen. Ich glaube, er wurde falsch und zu wenig eingesetzt letztes Jahr, weil er recht vielseitig ist, gerade in der Triangle. Ja. Und ich glaube, dass das eines der großen Trümpfe sein kann, ihn von der Bank zu bringen und ein bisschen Entlastung für die alten Jungs zu geben. Vielleicht paart man ihn sogar mit Porzingis, wenn er auf der 5 spielt. Jetzt, wo Robin Lopez weg ist, ich glaube, das ist ein wichtiger Chip für euch. Mhm. Ich glaube, man kann vielleicht sogar auf Platz 4 schielen. Mal schauen. Ja, mal sehen. Lass uns doch, wenn wir gerade über mein Team gesprochen haben, jetzt mal über Dallas sprechen. Phil. Du kommst nicht die ganze Folge daran vorbei, ohne mal was dazu gesagt zu haben. Ich find's gar nicht mal schlecht. Ich weiß nur, dass dass das weitere Vorhaben nicht so weitergehen wird, wie ich es mir wünsche. Ich würde mir hoffen, dass man tatsächlich einfach nichts macht, also kaum Geld ausgibt, vielleicht nur ein paar Spieler holt, um zum Salary Floor zu bekommen. Das meine ich jetzt komplett ernst. Das ist in den letzten Jahren nicht passiert, weil du in Dirk Nowitzki und auch Rick Carlisle Personen hast, die gewinnen wollen und die keinen Bock drauf haben, nur 30 Spiele zu gewinnen im Jahr oder weniger und die das im Zweifel auch nicht zulassen, auch wenn der Kader es hergeben würde. Aber Schachtelsätze zu Ende, ich hoffe tatsächlich, dass man eine ruhige Offseason hat und jetzt nicht irgendwelchen Junk komplett überbezahlt. Harrison Barnes wäre natürlich ein Wink mit dem Zaunpfahl, wenn wir letztendlich den Spieler unter Vertrag nehmen, den ich die ganzen Playoffs über kritisiert habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, momentan warte ich einfach ab und warte darauf, dass irgendein verrückter Name kommt und dann das Logo der Mavericks dahinter steht und ich die Hände vor den Kopf schlage, weil ich habe nicht allzu viel Hoffnung in unser Front Office. Wie hast du es noch so schön gesagt? Die Spieler benutzen Dallas dafür oder die Verträge, die Dallas ihnen anbietet, damit der Sex zu Hause wieder besser wird oder so? Habe ich das gesagt? Ja, ich glaube schon irgendwie sowas. Aber so ist es ja anscheinend. Auch guck dir mal die Free Agent Perioden der letzten Jahre an. Immer hat irgendein Spieler mit Dallas geflirtet, ein riesiges Angebot bekommen und ist dann doch nicht dahin gegangen. Das ist irgendwie. Also ja, ich gebe dir ja recht, dann sollen sie im Sommer eher ruhig bleiben, aber dann müsst ihr Dirk freilassen. Dann muss er entweder die Karriere beenden oder ihn freilassen. Er kann nicht irgendwie Platz 10 oder 12 am Ende in der Western Conference spielen. Phil, das geht nicht. Ja, tatsächlich, da habe ich heute ein bisschen länger drüber nachgedacht, während ich und alle anderen Fans von Dallas, und ich meine, in Deutschland hat man ja immer, oder als deutscher Fan hat man ja immer ein besonderes Auge auch auf Nowitzki gehabt. Ich glaube, du würdest mir auch dass vorher überhaupt nicht mal der Hauch einer Chance bestand, dass er jemals das Team wechselt. Aber jetzt sieht das vielleicht sogar ein bisschen anders aus. Das Problem ist nur, wenn er jetzt zu einem der großen Contender geht, wäre er nicht das Zünglein an der Waage, das das Team zum Titel führt, sondern dann wäre er nur einer von 15, um es mal platt zu sagen. Und ich glaube nicht, dass das Richtige für ihn wäre. Top 20 Spieler aller Zeiten, wenn du so willst. Mhm. Sechs bester Scorer all time. Ah, ich weiß nicht, ich fände es super komisch, wenn er in einem anderen Team. Dann würde ich doch sagen, ein Jahr entweder noch zocken und dann ist vorbei oder sofort aufgeben. Ja, also dann macht die. Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass er ein Stück weit auch enttäuscht ist von Mark Cuban und der Einkaufspolitik der Mavericks, weil er wirklich auch einer dieser Spieler ist, wie das Duncan bei den San Antonio Spurs macht, die jedes Jahr auf Kohle verzichten, damit man eben andere Leute signen kann, aber irgendwie gelingt dann doch nicht so der richtige Move. Im Gegenteil, dann gibt es sowas wie die Panikreaktion um Rajan Rondo und wichtige Assets werden weggegeben. Im Sommer kommt dann aber doch kein großer Name dabei rum. Also ich wünsche mir auch, dass Dirk bei den Mavericks bleibt, weil ich ihn nicht in einem anderen Trikot sehen will. Ich wünsche mir aber auch nicht eine Saison wie die von Kobe, wo er 25, also das wird mit Carlisle sowieso nicht passieren, aber wo er relativ wenig, für seine Verhältnisse relativ wenig Spiele gewinnt, sagen wir es mal so, und von den Gegnern andauernd gedoppelt wird und dann auch schlechte Quoten hat und weil halt kein anderer im Team ist, der ihn irgendwie unterstützen kann, bis auf Wesley Matthews. Also das fände ich schon ziemlich schade. Also eins steht auf jeden Fall fest, Dirk Nowitzki wird nie vor der Saison ankündigen, dass das seine letzte Saison ist. Nee, das macht er am letzten Spieltag. Das macht er, wenn Offseason ist, sagt er übrigens, ciao, das war's, hau ab. Ja. Und dann hört man nichts mehr von ihm. Und einen Tag später steht die Statue vor der Arena. Ja. Ja, insofern mal schauen, wie es läuft. Ich müsste mir nochmal die Liste angucken der Spieler, die jetzt eben noch verfügbar sind. Ich fände es nach wie vor super cool, wenn du Alan Crabb mit Geld zuschüttest. Ja. Das wäre so ein Signing, was ich absolut absegnen würde. Dem kannst du im Prinzip alles Geld der Welt geben. Auch Festus Ezeli, muss ich sagen, finde ich nach wie vor echt ganz gut. Kann man machen. Und sonst gibt's da nicht wirklich viel, was ich interessant finde. Mhm. Das sind eher so ältere Spieler. Ich meine, man könnte sich überlegen, Jared Salinger und den dicken Hintern von ihm irgendwie ein bisschen Geld zu geben, aber das wird in bester Wahrscheinlichkeit viel zu viel Geld sein. Mal schauen. Ja. Rajon Rondo ist noch Free Agent. Wie wär's denn damit? Ich werd zynisch. Ja, das stimmt allerdings. Ja, der wurde, glaube ich, mit Chicago in Verbindung gebracht, wenn ich das richtig gelesen habe, ne? Ja, dann Gott steh Jimmy Butler bei. Mhm. Ja, das stimmt. Lass uns doch mal kurz über den Champion reden, über die Cleveland Cavaliers, denn die haben aufgrund auch ihrer Cap-Situation als teuerstes Team der Liga natürlich nicht viel gemacht, aber jetzt aktuell, wenn sie das Angebot von Milwaukee für Matthew Dellavedova nicht matchen, hätten sie schon zwei in Moskow und ihm Bankspieler verloren und müssten dann wahrscheinlich auch noch aufrüsten. Das erste, was ich jetzt gehört habe an Gerüchten über die Cleveland Cavaliers, ist Jamal Crawford von den Clippers, Sixth Man of the Year letztes Jahr. Das ist so ein klassischer Ray Allen, James Jones Move. Ich gehe halt nochmal für 3 Euro dahin, wo ich Champion werden kann, zu LeBron. Oh, also gut, wenn man jetzt J.R. Smith nicht unter Vertrag nimmt, ist okay, dann kannst du die beiden Spieler austauschen. Aber jetzt auf gar keinen Fall als Ersatz für Dellavedova. Weil du mehr Defense von der Bank brauchst. Das ist so ein bisschen wie bei Sean Livingston, dass du Variabilität bekommst, dass du, also Sean Livingston natürlich ein ganz anderer Spieler, aber halt, dass du ein bisschen deinen Spielfluss veränderst, dass du variabler wirst, was du offensiv machst. Dellavedova mit seinem Shooting oder meinetwegen auch seinem hässlichen Floater und dem Zusammenspiel mit Tristan Thompson. Ich glaube, das könnte schon ziemlich backfiren, wenn sie dann keinen Backup Point Guard bekommen, weil alle großen Contender haben eigentlich hinter einem Star Point Guard auch einen sehr guten Backup. OKC hat jetzt im Prinzip sich sogar den Luxus gegönnt, dann eben nicht mehr DJ Augustin oder jemand zu haben, sondern Cameron Payne. Die Clippers haben das natürlich, die Clippers, oh Gott. Ja, bleib ruhig bei den Clippers. Nein. Die Warriors haben. Clippers hat seinem Sohn 35 Millionen Dollar gezahlt, Mann. Wie ich an Jamal Crawfords Stelle ausrasten würde. Ich bin Sixth Man of the Year geworden. John Wall hat letztes Jahr schon komplett einen Rant gehabt, als Reggie Jackson bezahlt worden ist, hat gesagt, was soll der Scheiß? Der Mann bekommt so viel Geld, der bekommt so viel Geld wie ich. Ist ja scheiße. Und jetzt kriegt der Rivers so und so viel Geld. Interessant fand ich ja, dass einfach alle Leute bierernst und staubtrocken darüber berichtet haben. Magic Executives met with Austin Rivers in Orlando. Und ich dachte mir so, ja, wahrscheinlich, weil die da wohnen und der Vater halt seinen Sohn trifft und sie irgendwie einen Milchshake nehmen. Ja. Aber hier, Backup Point Guards sind sowieso, also ich gucke natürlich am meisten auf die Knicks im Rennen. Ich habe mir mal ein paar angeguckt. Aaron Brooks, Raymond Sessions und Brandon Jennings wären noch auf dem Markt. Jared Jack ist, glaube ich, auf dem Jared Markt. Jared Jack, ist genau. Waved worden. Ja, also das wäre tatsächlich eine Sache. Ich glaube nicht, dass er auf so viel Geld verzichtet. Interessant, kommt von einem Kreuzbandriss zurück, aber wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Spieler für einen Contender. Klatsch, sehr variabel, defensiv jetzt nicht unbedingt erste Sahne, aber das ist schon jemand, den man dann unter Vertrag nehmen könnte. Eher als Brandon Jennings zum Beispiel, der auch zu teuer sein wird. Ja, das also stimmt. Tatsächlich, wir sind ja bescheuert, dass wir darüber reden. Cleveland zahlt Stand jetzt, glaube ich, allein schon über 50 Millionen in Luxussteuer. 54. Das heißt, du kannst eigentlich nur jemand für die Mid-Level-Exception oder eben für den Minimum-Vertrag unterschreiben. Ja. Ich mag ja Aaron Brooks sehr gerne. Hat einen guten Job gemacht in Chicago lange Zeit. Weißt du, wer nicht viel Geld verdienen wird und wen die Cleveland Cavaliers nicht mehr sein können? O.J. Mayo. Mich. Dich auch, aber O.J. Mayo auch nicht. Und das aus anderen Gründen. Ja, interessant ist das. 2 Jahre Sperre für O.J. Mayo. Ja. Es ist auf jeden Fall kein Marihuana gewesen. Und es ist auch sind im Zweifel auch keine Steroide gewesen. Weil Al Jefferson hat insgesamt 3-mal den Drug-Test gefailt schon und ist für 4 Spiele gesperrt worden. Das war nämlich Marihuana. Letztes Jahr, und O.J. Mayo ist zwar schon ein oder zweimal durchgefallen, aber ist direkt für 2 Jahre gesperrt worden. Das ist vorher nur bei dem Birdman, Chris Anderson, passiert, der tatsächlich auch 2 Jahre gesperrt worden ist. Bei ihm war es, glaube ich, Koks, ist aber jetzt eine harte Sache. Meinst du irgendwie, dass Meth oder Heroin dabei eine Rolle gespielt hat? Es kann auch einfach sein, dass es irgendwelche Doping-Sachen gewesen sind. Also nicht nur Steroide, sondern irgendein anderer Kram. Wie gut das für die NBA ist, was für ein Zufall, dass das nie einen Superstar trifft, ne? Ja, ne? Das stimmt. Das ist ja echt ein Zufall, dass es immer nur irgendwelche unbedeutenden Bauernopfer sind, die man 2 Jahre lang irgendwie aus der Liga schmeißen kann. Was für ein Glück, dass sowas noch nie bei LeBron, KD, Curry oder Westbrook gefunden worden ist. Ja, zumal die Spieler natürlich auch jetzt nicht so belastet werden und das gar kein Problem ist, wenn man dann einen Tag später oder ein Back-to-Back-to-Back spielt, macht dann auch gar keinen Sinn zu dopen. Ja. Lance Armstrong lacht irgendwo diabolisch. Ja, dass Lua Deng überhaupt noch laufen kann, ist ein Wunder der modernen Schulmedizin. Nach dem, was Tom Thibodeau mit ihm angestellt hat. Da kann mir doch kein Mensch erzählen, dass der noch nie irgendwelche Tabletten genommen hat. Das stimmt. Und dass LeBron einfach unter seiner Haut so Dinger wie Wolverine hat oder so, warum er nie verletzt ist bisher. Aber naja gut, das ist vielleicht ein anderes Thema. Nie verletzt. Nie. Nie. Riesige Muskeln. Unfassbar schnell. So, wen haben wir denn auf der Liste noch vergessen? Über Houston haben wir gesprochen. Al Jefferson geht einfach zu den Pacers. Kann ich bitte jetzt meinen Rant weiterführen, den ich letzte Woche bekommen habe? Ja, let's go. Weil, wenn der Scheiß Hick vom French Lick erzählt, dass sie jetzt irgendwie schneller spielen wollen oder dass sie halt offensiv irgendwie richtig was reißen wollen, dann ist es natürlich klar, dass du den langsamsten Spieler der Liga nach Dirk Nowitzki unter Vertrag nimmst, der Zero Defense spielt für 3 Jahre, dabei ist er schon 32, das letzte Jahr kannst du im Prinzip jetzt den Buyout schon planen. Absolut kein Fan von dem Signing. Sorry. Ja, also was das Spielsystem angeht, gebe ich dir recht, irgendwie total unverständlich, aber wie bei vielen Teams, siehe Houston, siehe Orlando, siehe Los Angeles, sehe ich da nicht so eine richtig. Das ist kein strategisches Signing, aber Al Jefferson von der Bank als Low-Post-Scoring-Option zu haben, ist schon irgendwie ein Luxusproblem, oder? Der, ja, jetzt der mal Preis Vakuum, auf jeden Fall ohne das Spiel. Für die ersten anderthalb bis zwei Jahre ist der Preis auf jeden Fall sehr, sehr verschmerzbar. Ja. Verschmerzbar, kann man sagen. Verschmerzbar habe ich noch nie gehört. Tut mir leid, ich lebe in China. Zu verschmerzen. Ja, genau. Ja. So, was haben wir denn noch? Nicolas Batum. Joe Johnson kriegt auch über 10 Millionen, ist 35 Jahre alt. Für zwei Jahre zu Utah. Ist okay sogar, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch ein Vertrag, der okay ist. 9 to 5. Nicolas Batum, gemaxt. Andre Drummond, gemaxt. DeMar DeRozan, gemaxt. Alle bei ihren Teams geblieben, war zu erwarten. Ne? Genau wie Bradley Beal. Yep. Ja, brauchen wir nicht weiter. Beal und Drummond, absolut, hätte ich auch so gemacht. Einfach wegen dem Alter und dem Talent. Bei Beal natürlich schon eine gewisse Volatilität des Vertrags, einfach weil er jetzt schon auf Kurven läuft. Gut, dann also Whiteside, möchtest du über Whiteside und Waiten ein paar Wörter sagen? Ich glaube, das wäre nochmal angebracht. Ja, also Hassan Whiteside hat ja so einen ganz kurzen, seinem Intellekt angemessenen Brief bei der Players Tribune geschrieben, irgendwie drei Sätze. Ich hatte 9 Teams bisher und ich möchte, dass kein 10. dazu kommt. Ich liebe alle Leute, die in Miami wohnen. Danke. Ja. So. Nachdem er gesagt hat, dass im Prinzip alles ein Business ist und ihm scheißegal ist. Nachdem er gesagt hat, genau, Loyalty ist das überbewertetste überhaupt, ich will eincashen und fickt euch alle, ist mir völlig egal, bei welchem Verein ich das mache, sagt er dann. Ich bin erst Businessman und dann Basketballspieler. Nee, erst Businessman, dann NBA 2K Rating und dann Basketballspieler. Ich bin so froh, dass er nicht in meinem Team steht, Mann. Ich bin so froh. Ja, 27 Jahre alt auch. Ja, vom Talent her oder von dem, was er auf den Court bringt, ja schon, aber ey, der hat einfach anderthalb gute NBA-Saisons gespielt und das reicht, um sein Gehalt zu verzehnfachen. Das ist einfach alles so, ist alles irgendwie bei ihm auch erklärbar, aber es ist trotzdem so verrückt alles, finde ich. Ja, es ist vor allem verrückt, wenn du halt die Franchise-Legend komplett verärgerst, die Jahr für Jahr underpaid ist, nach wie vor dein Team trägt offensiv in Dwayne Wade und den du jetzt so weit vertrieben hast schon, dass er an der Tür von Dallas oder von New York klopft, um irgendwie ein bisschen sein Front Office und Pat Riley zu verärgern, was sie da machen. Also das ist nicht unbedingt super fair. Und soll ich dir was sagen? Ich glaube, dass wenn Dwayne Wade die Miami Heat verlassen würde, weil er sich ungerecht behandelt fühlt und wieder einen Paycard hinnehmen muss für jemanden wie Whiteside, wenn Riley das zulässt, dann hat Riley seine Karte am Pokertisch der NBA Superstars verspielt. Mhm. Denn sowas bleibt in den Köpfen hängen, dass du nichts mehr mit Miami Mafia. Nee, aber wirklich, ich glaube wirklich, dass für solche Jungs, die ganz großen Superstars, die dann auch auf den letzten großen Vertrag schauen, dass Loyalty und der faire Umgang auch mit Veteranen eine ganz, ganz große Rolle spielen in diesem NBA-Zirkus. Und wenn du offensichtlich dann den besten Spieler deiner Franchise aller Zeiten so schlecht behandelst, glaube ich, ist das kein cooles Zeichen. Oder das nehmen solche Leute wie Griffin, Paul und wer da alles im nächsten Jahr Free Agent ist, die nehmen das nicht so ganz so gut auf. Ja, also ich sehe das ehrlich gesagt gleich. Wie schätzt du die Chancen ein, dass tatsächlich Wade Miami verlässt? Prozent? 20% für ja, 80% für nein. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das zulassen. Also ja, du sagtest ja, es gibt die Angebote, New York hat jetzt keinen Caproom mehr, aber es gibt die Angebote wohl aus Milwaukee, aus Dallas, aus weiß der Kuckuck wo, die ihm auch alle 2, 3, 4 Jahre mit 20 Millionen im Jahr noch geben würden. Ich kann es mir trotzdem beim besten Willen nicht vorstellen. Und das fände ich auch so schade. Ich bin zwar nie ein großer Dwayne Wade Freund gewesen, also sportliche mal abseits, so was seine Persönlichkeit angeht. Aber solche Leute wie Wade oder Dirk oder Kobe, die sollen einfach nicht in einem anderen Trikot spielen. Ja. Interessant übrigens auch, Kevin Durant, lasst uns dann damit vielleicht aufhören. Kevin Durant bei dem Subreddit von der NBA steht hier also eine Liste von den unterschiedlichen Meetings, die er hatte mit den unterschiedlichen Teams. Und tatsächlich gibt es da eine Spalte, die heißt Quality. Und ich lese das jetzt mal der Reihe nach vor und es ist hilarious, weil es sich absolut steigert. OKC, Quality war well. Golden State, Quality war very well. Lakers, Clippers war Quality blown away. Spurs, Quality speechless. Und jetzt kommt Boston, Quality Tom Brady. Weil tatsächlich Tom Brady mit im Pitch dabei war. Und es ist natürlich eine alte PR-Masche, dass du den Hype hochtreiben möchtest. Und es wurde dann einfach die ganze Zeit immer noch eine Superlative mehr draufgehauen. Das fand ich also witzig. Wo geht Durian hin? Ich habe gerade bevor wir aufgenommen haben, wenn er wechselt, würde ich das in diesem Jahr machen und nicht im nächsten Jahr. Nehmen wir das Beispiel Golden State. Steph Curry ist so gut wie nie, Draymond Green ist so gut wie nie. Die Mannschaft war letztes Jahr so gut wie nie. Es macht keinen Sinn, wenn du mit denen einen Titel gewinnen willst, noch ein Jahr zu warten. Die Kohle, ehrlich gesagt, kann Kevin Durant scheißegal sein. Er hat einen Schuhdeal für $300 Millionen unterschrieben. Ob das 25 Millionen sind oder 30 Millionen im Jahr oder 32 Millionen, die er jetzt durch Basketball verdient, glaube ich, darf da keine so große Rolle spielen, wenn er wirklich ans Gewinnen denkt. Ich finde, wenn er wechselt, sollte er es dieses Jahr tun. Und ich glaube, dass die Golden State Warriors eine ganz gute Chance haben. In wahrscheinlich 24 bis 48 Stunden wissen wir mehr. Ja, deshalb hat man jetzt auch noch nichts von Barnes gehört, ob tatsächlich die Warriors das matchen werden, weil wenn Durant ihnen eine Absage erteilen wird, dann werden sie es, glaube ich, sofort matchen. Dann habt ihr den an der Angel. Nein, dann werden sie es zum Glück matchen. Aber falls Durant kommt, müssen sie natürlich Verträge loswerden, dann werden sie ein, zwei Trades machen müssen, werden im Zweifel Seli nicht unter Vertrag nehmen weiter, werden Barnes abgeben. Aber du, das macht schon Sinn, was du sagst. Meinst du, dass du hast den Schuhdeal erwähnt von Nike, ist natürlich einer der Flagship-Spieler von Nike. Nun steht bei den Warriors natürlich in Steph Curry der Konkurrent unter Vertrag mit Under Armour. Meinst du, das ist, dass Nike da so vielleicht mal eine SMS schickt oder eine E-Mail und sagt, übrigens, falls wir einen Tipp geben können, wäre super, wenn du nicht dahin gehst? Ja, ich meine, man hat ja gesehen, also Jay-Z, Kevin Durant ist ja bei Roc Nation unter Vertrag, Jay-Z wollte unbedingt, dass er bei Brooklyn oder den Knicks ein Vorstellungsgespräch zulässt, weil das natürlich vermarktungstechnisch nochmal ganz cool wäre. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das keine so große Rolle spielt, ob die beiden in einem Team sind oder nicht. Bei Kevin Durant geht es darum, dass Nike, glaube ich, einfach sehen will, dass er einen Titel holt. Das ist für die das Allerwichtigste. Wo er das tut, ist im Prinzip nicht ganz so relevant. Und bei Steph Curry genau das Gleiche. Da haben sie schon einen zweimaligen MVP. Ich glaube, die beißen sich da nicht so sehr. Also ich glaube, dass wenn überhaupt eine Rolle, auch aus marketingtechnischen Gründen oder wenn wir über sowas wie All-Star-Nominierungen reden, der sich am meisten mal ab und zu die Faust in der Tasche ballen muss, wäre Draymond Green. Weil ich glaube nicht, dass vier Leute ins All-Star-Game berufen werden und dann viel PR bekommen und viel Marketing und so weiter und so fort. Ja, das stimmt. Und Draymond Green müsste halt damit leben, die nächsten 5 Jahre vierte Geige zu sein. Die vierte Geige im Team zu sein, aber bei einem Signing von Kevin Durant wäre er vielleicht auch am Ende des Tages 4-mal Champion. Also, mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Du sagst, er bleibt in Oklahoma City? Ja, ein Jahr Player Option. Nächstes Jahr opted er out. Und dann ist entweder er und Westbrook weg oder beide bleiben. Ja. Also ist das jetzt das in die Hamptons einladen und die Teams da anfahren lassen, das ist jetzt, damit du dir die Teams fürs nächste Jahr schon mal anguckst, weil ich glaube nicht, dass Kevin Durant die gleiche Scheiße im nächsten Jahr nochmal machen wird. Definitiv. Wenn überhaupt, wird auf jeden Fall Teil des Pitches gewesen sein müssen, dass du die sportliche Perspektive aufzeigst und einige der Teams werden nächstes Jahr in einer ähnlichen Situation sein und werden das direkt mit rein. Ja, ich glaube auch. Also entweder hat er sich die jetzt für nächstes Jahr schon angeguckt und nächstes Jahr kommen nur noch vielleicht ein, zwei Teams mehr dazu, aber der wird nicht nochmal die riesen Hafenrundfahrt drehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Darf ich dir kurz vorstellen, noch was bei den anderen Teams steht? Washington, ja. Brooklyn, Lakers, Knicks. Da steht jeweils no time / no quality. Und bei Miami steht scheduled for brunch. Was für ein Fuck-Up-Meeting. Ein Brunch-Meeting. Pat Riley kommt zum Brunch. Ja. Legt ein Kilo Koks auf den Tisch. Du weißt doch sofort, wenn irgendein Mädel sagt, lass uns mal zum Mittagessen treffen, anstatt zum Abendessen, dass da auf keinen Fall was gehen wird. Das weiß Pat Riley auch. Ja, insofern ist das nur das nette Pat Riley, ich zoll dir Respekt Meeting. Ja. Nicht. Liebe, ganz, wolltest du noch was Basketballtechnisches sagen? Sonst ich denke nicht. Gut. Dann liebe Game of Thrones Fans, ich weiß nicht, wie weit ihr seid. Bitte, jetzt ist der Zeitpunkt auszuschalten, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. So. Phil, ich habe jetzt in der 6. Staffel die 2. oder 3. Folge gesehen, wo Jon Schnee wieder auferstanden ist. Ich saß. Jon Schnee. Heißt der tatsächlich so in Deutsch? Ja, Jon Schnee. Willst du mich verarschen? Ist so, wirklich. Der heißt Jon Schnee. Ja. Das ist die größte Katastrophe, die ich je gehört habe. Ich kann nichts mehr ernst nehmen, was du danach sagst. Warum? Jon Snow hört sich halt wenigstens nicht so furchtbar an wie Jon Schnee. Jon Snow hört sich genauso behindert an. Hast du je schon mal einen Mensch gesehen, der Schnee heißt in Deutschland? Aber Snow, oder was? Eric Snow. Ja, gut. Ja, eben, siehst du, bang. Ist mir scheißegal, was ich ja nur sagen wollte ist, dass das zweite Mal, dass ich mit offenem Mund vorm Laptop gesessen habe, jede Folge, habe ich das Gefühl, du bist ja schon ein bisschen weiter, jede Folge wird qualitativ hochwertiger als die meisten Kinofilme, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Das ist so krass. Es wird schon geil auch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, du hast doch vorher gesehen, dass er wieder belebt wird. Was mir auf den Sack gegangen ist in der Szene, dieses von den Toten auferstehen, ne? Es gibt in sämtlichen Filmen, wo das passiert ist, nur eine einzige Art, wie das passiert. Und genau so. Irgendjemand macht irgendwas, paar Leute warten darauf, dass der wieder aufwacht. Augen. Alle gehen aus dem Raum raus, Close-up mit der Kamera auf die Augen und dann dieses Aufwachen. Das ist in jedem Film ist das so. In jedem. Trotzdem fand ich's geil. Ja. Aber du wüsstest doch, wenn da die rothaarige Witch dabei ist, Mann. Jon Schnee. Das klingt echt selten dämlich. Du musst mir ab sofort alle Namen nennen im Deutschen. Ja, ich habe das normalerweise ich ja auch alles auf Englisch, aber das habe ich irgendwie auf Deutsch angefangen und bin dann dabei geblieben. Bei mir ist das immer so, wenn ich mich an heißen die Lannisters dann auch irgendwie Cannister oder so? Nein, du Spacko, die heißen auch Lannister. Aber wenn ich mich einmal an eine Synchronstimme Peter Cannister, dann kann ich nicht mehr. Ja, gut. Oder wenn die den alle, das wäre auch geil, wenn die den einfach allen so deutsche Vornamen geben würden. Hans, Hartmut und all so ein Scheiß. Ja. Hartmut Schnee. Übrigens, was ich mache, jetzt darf ich das ja für dich spoilern. Nee, was? Nein, es ist schon passiert. Dieser Walk of Atonement, der Schandeweg oder was auch immer. Ja, ja. Da läuft ja tatsächlich die Frau hinter ihr her und Schande. Sagt die ganze Zeit, Schande. Shame. Shame. Ja, nur im Englischen ist es halt so geil, ja. Sie sagt wirklich ganz Shame und klingelt dann mit der Glocke. Und weißt du, was ich jedes Mal mache hier? In jeglicher Situation, wenn irgendeinem irgendwas Schlechtes passiert oder ich's nicht mag, gucke ich den immer ernst an und sag Shame. Shame. Und das ist so großartig. Die Leute gucken mich an und denken irgendwie, was ist mit dir los? Und ein NFL-Podcast, den ich höre, hat daraus einen Drop gemacht. Und jedes Mal, wenn einer verkackt, läuft es im Hintergrund, während er redet. Es ist so fett. Ja, das dazu. Jon Schnee. Dann... Jonathan Schnee. Hartmut Schnee. Okay. Phil und Marius Schnee. Ich hab das Spiel nicht gesehen gestern. Ich mutiere zu einem reinen Basketballfan. Ey, guck dir auf der. Ich bin ausgerastet, wirklich. Ich bin wirklich. Ich hab so rumgeschrien. Das war das krasseste Elfmeterschießen, was ich je gesehen habe. Krasser als Argentinien, Halbfinale 2-6. 100% krasser, Mann. Viertelfinale 2-6. Ey, es gab insgesamt, ich glaube, jede Mannschaft hatte was? 8 oder 9 Schützen gestern? 9, glaube ich? 7, glaube ich. Nee. 7 nicht. 7 nicht. Ja. Es wurden, glaube ich, insgesamt. Ja, ich glaube. Jeder hat 3 verschossen. Nee, ich glaube. Ja, und? Ja, gut. Das sind 5 plus. Wie viel haben denn noch? Ich glaube, es haben noch 3 oder 4 hinterher geschossen. Na, ist auch egal. Es war auf jeden Fall megamäßig spannend. Als Schweinsteiger angelaufen ist, dachte ich, das Ding ist durch und dann verkackt er das. Der Fettsack. Wie kommen wir jetzt hier raus? nach diesem Fußball und John Schnee Sachen. Ganz einfach. Wir hören uns nächste Woche. Bis denn. Tschüss from downtown. Reingehauen. So.